Gespräche, nur ein kurzes Sodern zum falschen Moment, am falschen Ort, nur ein kurzes Ruhen zum unpassenden Zeitpunkt, ein Gefühl der Überlegenheit, folgt beständiger Schwäche. Und alles stürzt ein. Und alles stürzt ein. Und alles stürzt ein. Das wir sehen alle Klarigkeit. Ein kurzer Sprung aus der Reihe. Und alles raut uns, und alles fällt nieder. Und wir stürzen ab. Und wir stürzen ab. Und wir stürzen ab. Und wir sind wieder ungeschützt. Und wir wissen wieder nicht wohin. Und wir sind wieder einsam. Nur ein kurzes Lächeln zum unpassenden Zeitpunkt. Und alle Anstrengungen waren sonst. Und alles fällt nieder. Und wir stürzen ab. Wir stürzen ab. Und wir stürzen ab.